In dieser neuen Gliederung wird der Angriff erwartet. Die Engländer sind es, die den blutigen Reigen eröffnen. Am 9. April können sie nach kurzem Feuerschlag mit vielen Tanks östlich von Arras beidseitig der Scarpe 6 Kilometer tief in die deutschen Stellungen einbrechen. Auch in der Folge gewinnt der Engländer noch Raum, bis endlich Ende April und Anfang Mai alle seine neuen Angriffe scheitern. Indessen haben auf breiter Front zwischen Wailly und Reims und kurz darauf auch in der Champagne zwischen Reims und der Suippe, also in einer Gesamtfront von 70 Kilometern, die Franzosen zu dem gewaltigsten Stoß ausgeholt, den sie bisher überhaupt an der Westfront geführt haben. Joffre ist verabschiedet und Nivelle, sein rasch emporgestiegener Nachfolger, hofft mit rücksichtslosem Einsatz, wie im vergangenen Herbst bei Verdun, den Durchbruch zu erzwingen. Am 16., 17. und 18. April greifen sie in dichten Massen an der Aisne an, wo sich trotz lokaler Einbrüche der Front die nun auf den Chemin des Dames gestützte neue Verteidigungsstellung der Deutschen unerschütterlich behauptet. Auch in der Champagne bleiben ihnen entscheidende Folge versagt und Wiederholungen des Angriffs anfangs Mai, in der Champagne noch am 20. Mai, brechen vor der 7. und 1. deutschen Armee unter furchtbaren Blutopfern zusammen. Nivelle ist als Blutsäufer in der öffentlichen Meinung Frankreichs erledigt. Pétain wird sein Nachfolger. Im französischen Heere aber brechen unter dem furchtbaren, stellenweise panikartig wirkenden Eindruck der Verluste gefährliche Meutereien aus, von denen zum Glücke Frankreichs die oberste Heeresleitung zu spät und unzureichend Kenntnis erhält. Ein entschlossener Angriff zu dieser Zeit hätte gewaltige Wirkungen haben können. So jedoch kann der französische Ministerpräsident Clemenceau den Aufruhr mit brutaler Entschlossenheit niederwerfen. Jedenfalls aber, die neue deutsche Westfront hat die erste Probe siegreich überstanden. Gleichzeitig mit den Engländern und Franzosen haben die Italiener in der 10. Isonzo-Schlacht vom 12. bis 17. Mai erfolglos angegriffen, haben die Bulgaren sich im März und April siegreich der Anstürme der Orientarmee erwehrt, sind englische Angriffe auf dem fernen Schlachtfeld von Palästina von den Türken und dem deutschen Asienkorps zwischen Gaza und Birsebar abgewiesen worden, an der Ostfront aber macht sich die Auflösung des russischen Millionenheeres geltend. Die Lehre von der Abwehrschlacht hat sich in den bisher geführten Kämpfen bewährt. In dieser Lage, die unvergleichlich günstiger ist als ein halbes Jahr zuvor, offenbaren sich die ernsten Anzeichen schwerer Erkrankung der Heimat. Seit der erste Hochschwung der kriegerischen Begeisterung verrauscht ist, kämpft der Deutsche Reichstag, Spottgeburt einer Volksvertretung, nur noch um die Ausdehnung seiner Machtstellung gegenüber der Krone. Im Glauben an einen raschen Erfolg war er noch für den U-Boot-Krieg eingetreten, als dessen entscheidende Wirkungen ausblieben, schlägt die Stimmung vollends in das Gegenteil um. Man spricht von einem Verzichtfrieden, ohne sich selbst und dem Volke klarzumachen, dass der Gegner davon unbefriedigt die Vernichtung der deutschen Machtstellung im Auge hat. Statt nun für das angegriffene Vaterland die einzige Möglichkeit seiner Rettung, das deutsche Schwert scharf zu erhalten, sehen wir den Reichskanzler Bethmann Hollweg in Kassandra-Rufen des Pessimismus befangen, ohne den Versuch zu unternehmen, in die Räder des Schicksals zu greifen. Er ist der Geführte in diesem Kriege, statt der Führer zu sein. Er verhindert nicht das Aufwerfen der Frage der Reform des preußischen Wahlrechts, und als er diese durch Verordnung regelt, hat er nicht die Kraft, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und eine wirkliche Lösung zu finden. So wird er für links und rechts untragbar. Die oberste Heeresleitung erklärt brieflich dem Kaiser gegenüber ihre Demission, falls Bethmann weiter im Amt verbleibe. So lässt Wilhelm am 14. Juli den Kanzler fallen, der zu Beginn des Weltkrieges gestand, dass seine Politik wie ein Kartenhaus zusammengebrochen sei. Aber die Nachfolger, der Reichskanzler Michaelis, der sich nur bis Oktober hält, und Reichskanzler Graf Hertling sind nicht erfolgreicher und nicht besser als Bethmann. Starke Persönlichkeiten, wie etwa General Ludendorff oder den Großadmiral von Tirpitz zum Reichskanzler zu machen, lag überhaupt nicht in der Halbheit der wilhelminischen Ära. Tirpitz fand in diesem Krieg gar keinen richtigen Wirkungskreis. Während Bethmann stürzt, hat der Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger, der geschäftigste und wandelbarste Mann des Reichstages, eine Resolution für einen Frieden ohne Entschädigung und ohne Annexionen vorbereitet. Sie gelangt durch Indiskretion des Vorwärts zur Veröffentlichung und wird trotz aller Gegenbemühungen des neuen Reichskanzlers am 19. Juli 1917 angenommen. Sie stärkt die unbedingte Entschlossenheit der Entente, den Kampf bis zum Ende durchzufechten, denn Deutschlands Feinde sehen am Horizont die deutsche Revolution aufsteigen. Die Resolution schädigt auch die Bemühungen des Nuntius Pacelli in Berlin und in Bad Kreuznach an der Nahe, dem neuen Sitz der obersten Heeresleitung. Die Entente aber, wo das Kabinett Ribot unter dem Eindruck der verlorenen Schlacht an der Aisne und in der Champagne zu einer Volksabstimmung in Elsaß-Lothringen bereit war, kann ihre innere Krise überwinden. Als am 2. August der Schritt des Papstes erfolgt, ist die günstige Gelegenheit wieder so ziemlich vorbei. England kämpft bereits, von Hoffnungen geschwellt und der Hitze der Schlacht beseelt, in den erbittertsten Großkämpfen von Flandern. Die Entente lehnt den päpstlichen Friedensschritt ab, während Deutschland eine allgemein gehaltene Zustimmung gegeben hatte. Mit einem letzten Friedensfühler des Nuntius Pacelli vom 5. September bricht die letzte Friedensvermittlung des Weltkrieges zusammen. Der Kampf muss nun durchgefochten werden und wehe dem Reich, wenn es schwach wird. Die Entente wäre auch bei einem deutschen Verzicht auf Belgien zu keinem Frieden bereit gewesen. Sie hofft auf den Reichstag, die Sozialdemokratie und den Kaiser Karl von Österreich. Dieser lässt ohne Verständigung seines Außenministers, des Grafen Tschernin, bei den feindlichen Regierungen um einen Sonderfrieden sondieren und sendet seinen Schwager Sixtus von Bourbon, dessen Besuch er zu Luxemburg in aller Heimlichkeit empfangen hat, an den französischen Präsidenten Poincaré mit einem eigenhändigen Schreiben, darin er sich wörtlich verpflichtet, dass ich mit allen Mitteln bei meinen Verbündeten die gerechten Rückforderungsansprüche Frankreichs mit Bezug auf Elsaß-Lothringen unterstützen werde. Mit diesem schmählichen Verrat an seinem Bundesgenossen hat der letzte Kaiser von Österreich zugleich mit der Tradition seines Hauses gebrochen, das seit Maximilians Tagen der Verteidiger der deutschen Grenzlande gewesen war. Als Clemenceau diesen Briefwechsel im Frühjahr 1918 bekannt gibt, versucht der Kaiser vor seinem Außenminister und der Öffentlichkeit die Echtheit der Briefe zu bestreiten. Eine deutliche Sprache aber redet der bald darauf am 14. April erfolgte Rücktritt des Außenministers Graf Tschernin. Dieser begabteste Diplomat des Vierbundes ließ sich leider gleichfalls von dem Phantom des Verständigungsfriedens blenden. Die Lage der Doppelmonarchie beurteilte er viel zu pessimistisch. In einer nur in ganz wenigen Exemplaren abgefassten Denkschrift, die er dem Kaiser und dem Reichskanzler übergibt, erklärt er, dass Österreich einen Winterfeldzug nicht mehr durchhalten könne. Der am 12. April 1917 abgefasste Geheimbericht gelangt durch eine Indiskretion des Hauses Parma in die Hand des Zentrumsabgeordneten Erzberger, der auf einer Vertrauensmännertagung des Zentrums in Frankfurt am Main am 23. und 24. Juli Teile daraus bekannt gibt. Kurz darauf über die Schweiz zur Kenntnis der Franzosen gekommen, stärkt er deren Kampfwillen. Die Entente kann auf ein nahes Zusammenbrechen des österreichischen Bundesgenossen rechnen. So vergehen die schönen, für einige Tage trügerisch aufgetauchten Friedensbilder. Die Reichsleitung aber erkennt nicht, dass es nun gelte, auch die letzte physische und moralische Kraft der Heimat mobil zu machen.